Papa? Hm? Findest du mich seltsam? Seltsam? Meine Tochter seltsam? Wie kommst du nur auf so einen Gedanken? Ich weiß nicht. Es ist nur weil... Naja, die Leute reden so. Über mich reden sie auch. Nein, seltsam nicht, mein Kind. Wir sind doch sehr vernünftig, obwohl ein Onkel spinnt. Naja, wir lassen das. Was du auch sagst, ist klar. Du bist nicht unergründlich, hast von der Mutter viel, vor allem eines Stil. Ich soll mir Selbstvertrauen nicht dienen. Geht das denn? Sie sind nur Herdenvieh. Doch du vergiss ja nie. Du bist perfekt, Crème de la Crème. Was auch geschieht mit dir, ich bin doch da. Auch wenn ich manches hier verklärten Auges sah, gibt's auch nichts Klareres für mich, als was ich wünsch und fühl für dich. Ich steh zu dir, was auch geschieht. Was man auch reden mag, du machst mich stolz. Ich lieb den Menschenschlag, geschnitzt aus anderem Holz. Was ich erfunden soll, bekunden aller Welt, was ich vermag. Ich steh zu dir, was auch geschieht. So mancher sagt, die Väter prahlten gar geschwind. Wie toll doch Töchter sind. Ja, du. Und jede Tochter sagt, dass Vater spitze ist. Wobei sie nicht vergisst zu loben, das ist richtig. Was immer auch das Leid, sie ist nicht so trist und bleibt für alle Zeit genauso wie du bist. Ja, wirklich, eins steht fest, der Vater weiß Bescheid. Die Tochter auch. Bist klug und froh. Bleib immer so. Ich steh zu dir.